nur Anthony. Kota du und kann es mich. A kapierst in Koyuche. Bin kurz auf die Binner Tiger. Girls, so ein Typ wie mich. Ah, yeah. Den gab's noch nie. Yeah. Ich bin so schön. Ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Meine Giga schlank und Baden sind ein Wahnsinn wie die Madeln. Meine Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin so stau. Start a talk.